WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich hoffe, dass ihr gute und schöne Ostertage hattet. Und irgendwie sind die zwei Wochen wie im Flug vergangen. Habe ich gerade so gedacht, dass ich hierher gekommen bin. Ja, ich freue mich sehr, dass ich wieder da bin. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und wir können in alter Frische weitermachen. Diese Woche ist ein bisschen verkürzt durch den 1. Mai-Feiertag. Da ist ja keine Sendung, aber ansonsten machen wir es so, wie wir es immer machen, nämlich heute freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, der erste Anruf heute Nacht ist der Ewald. Ewald ist 49 Jahre alt. Hallo Ewald. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich auch, dass ich von eurem Team zurückgerufen worden bin. Ich habe kurz vor den Osterferien habe ich angerufen, an den Freitag. Ja. Bin dann nicht mehr durchgekommen und dann klappt's heute. Dann heute ging auf einmal das Telefon um 12:30. Ich dachte, wir rufen da an. Siehst du, und da waren wir das. Und da war das. Das war doch eine schöne Überraschung. Ja, das war eine schöne Überraschung in einer sehr schlimmen Zeit. Ja, erzähl mal, um was geht's bei dir, Ewald? Es geht darum, dass ich in 2005 habe ich die Diagnostik bekommen nach viel hin und her Bauchspeicheldrüsekrebs. Mhm. Und die Vorgeschichte war, dass das durch Alkoholkonsum mhm. entstanden ist. Das heißt, du hast kräftig gebechert früher. Ja, ich bin also in 2004, 2003 eigentlich da schon mit angefangen und schleichend. Und in Ende 2004 war ich schon bei 1 Liter Bacardi pro Tag. Also und 2 Jahre so exzessiv getrunken und wie viele Jahre insgesamt überhaupt dem Alkohol sehr zugesprochen? Wie gesagt, insgesamt kann man sagen 8 Jahre. 8 Jahre. Hm. Ja. So, und jetzt dann, hast du 2005 diese schlimme Diagnose gestellt bekommen. Nun haben wir 2014. Ich freue mich sehr, dass wir überhaupt miteinander reden können. Das ist ja eine sehr schwere Erkrankung und eine kaum therapierbare Erkrankung. Wie geht es dir heute? Insofern ist es so, dass der Tumor konnte entfernt werden. Mhm. Ich hatte das Glück, dass der Tumor am Kopf der Bauchspeicheldrüse war. Mhm. Also dort, wo die Enzyme in den Körper hineingeschossen werden. Mhm. Und genau da drauf saß diesen Tumor. Und das war mein Glück, dass er quasi gutartig war. Mhm. Aber der Eingriff als solches und das Fehlen der Kopf der Bauchspeicheldrüse hat mein ganzes Leben durcheinander gebracht. Inwiefern? Erstens ist es so, dass ich 20 Tage vor der OP schon mit dem Tod gekämpft habe und 2 Monate danach. Mhm. Und aber dann, nun sind ja sehr viele Jahre seitdem vergangen. Wie ist denn dein Zustand? Gehen wir mal in die heutige Zeit. In der heutige Zeit ist es so, dass ich gesundheitlich also sehr angeschlagen bin. Sehr große Bauchschmerzen. Ich muss 90 Milligramm Morphium am Tag nehmen. Ja. Das heißt, der Krebs ist nicht besiegt. Der Krebs ist schon besiegt, aber die Folgen, die sind nicht besiegt. Was sind das genau für Folgen? Das ist Verdauungsstörungen. Mhm. Woher rühren die Schmerzen, wenn du sagst, du hast so starke Schmerzen? Das kommt dadurch, weil durch den Bauchspeicheldrüse-Operation, das gehört mit zu den schwersten OPs, die es überhaupt gibt, weil der ganze Bauch aufgemacht wird. Mhm. Und zwei Drittel Magen weg, 12 Fingerdarm weg, Galle weg. Mhm. Da durch die ganzen Narben, kann es sein, dass wenn Luft zum Beispiel im Bauch ist, dann drückt das gegen die Narben, ja, dann gehst du durch ein Dach von den Schmerzen. Mhm, ich verstehe. Und darüber hinaus ist der Schwanz der Bauchspeicheldrüse nach wie vor chronisch entzündet und deswegen das Morphin. Also, das heißt, dein Leben gerettet wurde, ist es eine schwere Leidenszeit, jetzt schon fast seit 10 Jahren. Wer unterstützt dich in dieser schweren Zeit? Ja, ich hatte in 2008 die Liebe meines Lebens gefunden. Das war eine medizinische Fachangestellte. Und 2008, da warst du ja schon so krank. Ja. Und dann hast du diese medizinische Fachangestellte im Krankenhaus kennengelernt? Nee. Das war auf eine andere Art und Weise. Mhm. Und haben in 2009 geheiratet. Mhm. Und zwar an dem Tag, als ich damals operiert worden bin. Weil ich betrachte den Tag eigentlich als eine Art Neugeburt. Mhm, verstehe. Trotz der Krankheit. Also nach einem Jahr schon geheiratet, das ist natürlich doll. Ja, aber dann kommt der Hammer. Ein Jahr später, 2010, der große Knall. 7 Tage nach unserem ersten Hochzeitstag war Ende der Veranstaltung. Sie kam nach Hause und sagte von Tschüss, das war's. Das heißt, sie hat dich verlassen. Ja. Und sie ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Nein, wir sind jetzt mittlerweile, zwei Tage vor Weihnachten, sind wir geschieden worden. Also, das stelle ich mir besonders schwer vor, wenn man schon so angeschlagen ist gesundheitlich, das haben wir ja hier in der Sendung auch schon oft gehört, und wenn einem dann emotional auch noch der Boden weggeschossen wird, wie bist du denn mit dieser Verletzung, mit dieser Traurigkeit, wie bist du damit klargekommen? Eigentlich gar nicht, weil ich hatte wenig Zeit, weil ich musste erstmal bei meinen Eltern einziehen, aber dann wurde mein Vater schwer krank. Mhm. Parallel wurde meine Mutter schwer krank. Ach du lieber Gott, und du selbst auch so schwer krank. Ja, und dann kam mein Vater eigentlich wieder Anfang 2011 aus dem Krankenhaus raus, wieder einigermaßen fit. Mhm. Und meine Mutter ist am 1. März 2011 ins Krankenhaus eingeliefert worden und 7 Tage später der Diagnostik Brustkrebs in Endstadium. Metastase durch den ganzen Körper. Ist deine Mutter dann darauf bald verstorben? Das hat noch 377 Tage gedauert. Naja. So, jetzt... wohnst du heute alleine in einer Wohnung oder mit deinem Vater zusammen? Nein, ich wohne alleine und... Wer kümmert sich denn dann um dich? Es sind ja, deine Frau ist nicht mehr da, die Mutter ist nicht da. Keine, ich habe meine Freunde alle verloren, aus einem ganz einfachen Grund. Dass ich eben halt, am Anfang war ich ja interessant, weil so eine Krankheit, das ist doch, ne? Du glaubst also, dass die Freunde dich verlassen haben wegen der Krankheit? Ja, klar. Weil denen das irgendwann auf die Nerven ging und das Interesse haben sie verloren und du bist ja auch nicht mehr so interessant, wenn du krank bist. Mit dir kann man dann ja nicht so viel unternehmen. Eben, und genau das ist der Punkt, was mich sehr, sehr, sehr belastet. Mhm. Ich hatte in 2012 ist also meine Mutter verstorben. Das letzte Halt, was ich hatte, das war mein Hund. Die musste am 2. August 2013 eingeschläfert werden. Krebs. Das heißt, du stehst wirklich ganz alleine da. Was ist denn mit deinem Vater? Ja, mit meinem Vater, der für ihn ist eigentlich ein neuer Frühling angefangen mit seinem fast 81-Jahr-Alter. Mhm. Und ich komme mit ihm soweit klar, aber es ist doch immer zwischen uns ein gewissen Abstand gewesen. Ach so, das heißt, das ist auch nicht so eine wirkliche Hilfe für dich. Nein. So eine, du hast, Zwischenfrage, du hast so einen netten Akzent. Kommst du aus Holland? Ja, richtig. Ja, ich habe so die ganze Zeit schon gedacht, der Ewald kommt irgendwie aus den Niederlanden. Genau, genau. Ewald, das tut mir sehr leid, was du mir erzählt hast. Da ist so viel aufeinandergeprallt vom Schicksal. Und manchmal denke ich wirklich, warum haben manche Menschen das so verdient, dass dann so viel aufeinander kommt und sie das aushalten müssen? Du brauchst Unterstützung. Du brauchst einfach mal ein paar Menschen, die sich ein bisschen um dich kümmern, glaube ich. Ja, ich habe schon versucht, einiges zu unternehmen, aber das ist doch eigentlich auf nichts hinausgelaufen. Du bist so den ganzen Tag alleine zu Hause und wurstelst so vor dich hin. Ja, ich habe für mich selber schon eine straffe Planung, alleine schon wegen meiner wegen der Krankheit. Ja, klar. Also da muss ich mich doch einen Tagesplan haben. Aber du würdest dich schon freuen, wenn da nochmal irgendwie mehr Leute wären, mit denen du dich auch austauschen könntest und immer ins Gespräch kämen. Richtig, ich habe wie gesagt, aus beruflichen Gründen vor einigen Jahren diesen Internetbörsen untersucht und die Dating-Lines und wie sie alle nicht heißen. Und man sieht es jetzt auch bei Facebook, ja, dass so einiges schief geht. Mhm. Ich drücke mir mal vorsichtig aus. Ja. Und ich halte von solchen Kontaktbörsen eigentlich gut. Nichts. Daher kommen wir jetzt ins Spiel. Und gut, dass du angerufen hast. Wir werden uns jetzt mal im Hintergrund ein bisschen schlau machen, wie wir dir in Sachen Kommunikation und vielleicht Menschen, die so ein bisschen sich um dich kümmern, wie wir dich da unterstützen können, lieber Ewald. Das wäre ganz lieb. Das machen wir sehr gerne. Ich hoffe, dass da was bei rumkommt. Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Dafür legst du auf. Wir rufen dich zurück. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, sei tapfer weiterhin. Das warst du schon. Halt durch. Und ich wünsche dir wirklich, dass es gesundheitlich sich stabilisiert und vor allen Dingen, dass da bald auch ein paar Menschen in deinem Umfeld sind. Ich hoffe es auch, weil die Einsamkeit, das Wasser tropft von der Mauer runter. Ja, ich verstehe. Ich habe noch eine Bitte, liebe Domian. Ich möchte gerne eine Autogrammkarte haben. Gerne, dann sagst du gleich der Christina deine Anschrift. Ja, und wie gesagt, ich werde dann in ein halbes Jahr mich nochmal melden. Sehr gut, dann wissen wir Bescheid, was raus geworden ist. Alles klar. So, jetzt liegst du offen, wir melden uns gleich. Okay. Ewald, ciao. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Solltet ihr gerade so ein bisschen durch die Kanäle gezappt sein, wir sind wieder da, wir sind live hier und ihr könnt euch gerne bei uns melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Was Persönliches, was Politisches, was Gesellschaftliches. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Eckart ist hier, Eckart ist 54. Hallo Eckart. Ja, hi Domian. Ich freue mich ganz doll, dich wirklich mal eine Leitung zu haben. Dankeschön, ich freue mich, dass du da bist. Nee, also wirklich. Also ich habe viele Fans, unter anderem auch meine Schwägerin, die Gabi. Mhm. Also viele Fans, die hier zugucken. Mhm. Und ich bin, wie gesagt, am, ich sag mal jetzt, Anfang April aus der Haft entlassen worden. Ah, wie lange warst du denn? Wie lange warst du in der Haft? 15 Monate. 15 Monate? War das dein erster Knastaufenthalt? Na, mein geschlossener, mein erster, ja. Warum warst du im Knast? Wegen Steuerhinterziehung. Wie viel hast du denn hinterzogen? Ja, Domian, ich war selbstständig 20 Jahre. Und wenn du, sag ich mal, alle Selbstständigen, die länger als 10 Jahre selbstständig sind, im Knast sperren würdest, dann wird das gesamte Handwerk zusammenbrechen. Na sag mal, aber im Klartext, wie viel hast du hinterzogen? 226.000 Euro. 226.000 Euro. Ja. 15 Monate. Jetzt müssten wir das mal schneller umrechnen. Hochrechnen zum Höhnes. Ganz genau. Ich wollte gerade sagen, zum Höhnes müssen wir das mal umrechnen, dann muss der ja Jahrzehnte in den Knast. Ja, also circa 45 Jahre. 45, du hast es ja ausgerechnet. Ja, ja, in der Haft hast du sehr viel Zeit. Okay, da musst du doch vor Wut platzen, dass du so lange in den Knast musstest und dass er dann nur so kurz in den Knast kommt. Pass auf, Domian, ich habe Sachen gemacht und dafür muss ich büßen. Ja. Ist mir auch vollkommen klar. Mhm. Na gut, mit Jürgen ist ein Nebenthema. Aber was mich sehr belastet, sind die Haftbedingungen in Nordrhein-Westfalen. Kommen wir gleich zu. Dann muss man natürlich, ja, wollen wir es nicht zu stammtischmäßig hier machen, dann muss man auch sagen, dein Fall kann ja auch anders gelagert sein als der von Hoeneß. Das können wir jetzt gar nicht so aufdröseln. Dennoch, bevor wir zu den Haftbedingungen kommen, noch die Frage, in welcher Form, wie hast du die Steuern hinterzogen? Was genau hast du gemacht? Ich habe einmal die Umsatzsteuer. Ich habe damals im Osten gearbeitet, nach der Maueröffnung. Mhm. Nee, und da war ja, sag ich mal, das System vom Finanzamt noch gar nicht entwickelt. Mhm. Nee, und dadurch konnte ich natürlich hier Umsatzsteuer und da was also, und die, alles hast mehr du einkassieren. Unterschlagen, ja. Mhm. Unterschlagen, ganz einfach. Das gebe ich auch zu, ja, habe also, ich auch für gebüßt. Ne? Eine wahnsinnige Summe, fast 250.000 Euro. Was für ein Handwerker warst du? Ich bin im Heizung- und Sanitärbereich tätig. Ah ja. Okay. Gewesen. Ich bin jetzt seit 2011 bin ich Rentner. So, weil ich bin schwer krank, ja. Ich höre es auch so ein bisschen. Es klingt so für mich ein wenig, als wärst du krank. Was für eine Erkrankung hast du? Ja, ich habe seit 2005 habe ich Zungenunterbodenkrebs. Ah. Mhm. Habe aber hier in meinem Bereich, ich kann auch sagen, in Duisburg eine sehr gute Klinik, die mich also seit 2005 begleitet. Das heißt, und mir bis jetzt toi toi toi immer gut geholfen hat, dass meine Tumore sich nie gestreut haben. Hast du gerade gesagt, heißt das Zungenunterbodenkrebs? Ja, Zungenunterbodenkrebs. Warst du starker Raucher früher? Auch, ja, Domian, auch. Wie merkt man das? Wir reden gleich über die Haftbedingungen, keine Sorge. Wie merkt man das, wenn man diesen Zungenunterbodenkrebs bekommt? Wie merkt man das? Ja. Man bekommt unter der Zunge so einen weißen Plack, den du wieder, sag ich mal, mit der Zahnbürste oder mit dem Fingernagel wegbekommst. Mhm. Das tut aber nicht weh zunächst. Ja, ich sag mal so, wenn du jetzt, sag ich mal, so gegrilltes Fleisch isst, weil es ein bisschen stärker Gewürz ist, dann bekommst du keinen Schmerz, aber so ein Ziehen irgendwie so. Mhm. Ist unangenehm. Das ist ja verrückt. Die meisten von uns gucken ja nicht unter die Zunge. Da sollte man ja dann vielleicht auch ab und zu mal drunter gucken, ob da alles so normal aussieht. Habe ich auch nicht erstmal gemacht. Mhm. Aber nachdem ich beim Essen immer ständige Schmerzen hatte, habe ich dann nachgeguckt und 2005 ist das aufgefallen und habe bis Datum September 2013 schon 27 OPs hinter mir. Das heißt, man hat dir in und an und um die Zunge herum operiert? Ja, richtig. Hast du denn deine komplette Zunge noch? Ja, die habe ich noch, Domian. Aber die ist wahrscheinlich völlig vernarbt. Die ist vernarbt, ja klar. Kannst du noch schmecken? Also kannst du noch normal schmecken? 50% ungefähr, weil auf der Zunge hast du die nicht Reflektoren, also du hast die Geschmacksnerven auf der Zunge. Genau, ja, ja, genau. Und die sterben natürlich durch die ganzen OPs langsam ab. Ich sag mal so, wenn ich ein Steak mache und das für mich würze und du würdest das essen, dann würdest du ausspucken. Weißt du, wie ich das meine? Ne? Ich verstehe, ja. Du brauchst also die doppelte Menge, um es überhaupt zu registrieren. Richtig. Und ich habe ein sehr gutes Krankenhaus hier in Duisburg. Da freue ich mich für dich. Das Malteser-Krankenhaus, die HNO-Abteilung. Ja. Da kann ich nur allen Leuten empfehlen, weil die Leute kommen da aus dem gesamten Bundesgebiet, aber aus gesamten Nordrhein-Westfalen. Das ist schön zu hören. Wir hören ja oft so viel Schlechtes über Krankenhäuser. Wenn man dann auch was Gutes hört, das ist super. Da sind wirklich, Domian, da sind Top-Ärzte. Ich glaub's dir. Aber du wolltest gerade etwas Kritisches sagen zu den Haftbedingungen in NRW. Ja, Haftbedingungen. Wie gesagt, ich war 15 Monate da inhaftiert. Mhm. Und habe hinterher auch Arbeit gefunden. Ja, was kritisierst du denn an den Haftbedingungen? Haftbedingungen, einmal die Zellen zu klein. Also die Zelle, ich bin, wie gesagt, Heizungsbaumeister und ich kann eine Zelle sehr gut berechnen. Wie viel Quadratmeter groß war die Zelle denn? 7,84 Quadratmeter. Für eine Person? Nein, nein. Ich war 116 Tage mit zwei Personen darauf. Mhm, also 116 Tage. Ja. Nachweislich. Okay, die Kritikzelle zu klein für zwei Personen. Was gibt es noch an Kritik? So, einmal dann die gesamten Hygienebedingungen. Ne? Da hast du zum Beispiel, wo du schläfst, hast du Matratzen, die sind 20 Jahre alt. Die waren voller Milben. Richtig. Mhm. Nicht nur voller Milben. Ich möchte gar nicht wissen, was da alles drin war. Ja, wir können uns das vorstellen, ja. So, und dann dadurch, dass ich da gearbeitet habe und auf mehreren Abteilungen auch da gearbeitet habe, in meinem Fach, habe ich erstmal gemerkt, wie abrupt alles ist, weil ich hatte mal von dir... Ich hab's verstanden. Wie was alles ist? Korrupt alles ist. Korrupt alles ist. Mhm. So, und zwar folgendes. Wenn du jetzt, sag ich mal, mit einem Beamten gut klarkommst, ne? So, dann bekommst du und über Umwegen bekommst du Drogen, deine Zelle wird nicht, sag ich mal, kontrolliert. Ne? Du hast zeitweise auch mal ein Handy. Ne? Dafür musst du aber andere Häftlinge anschwärzen. Das nennt man im Knast zinken. Ne? Du sagst dann zum Beispiel hier der Domian, der hat da, sag ich mal, 5 Gramm Kokain in seiner Zelle. Hat er zwar nicht, dass hier üble Gerüchte aufkommen. Ein Beispiel, ja, klar, verstehe ich schon. Hey, Beispiel, Domian. Dann kommen die bei dir rein, kontrollieren die Zelle, finden das und du hast natürlich dann Disziplinarmaßnahmen. Das heißt, kein Einkauf, kein Umschluss, etc. Interessant, dass du dazu heute anrufst, weil es eine Hart aber Fair-Sendung gab mit Frank Plasberg, in der ging es auch unter anderem um Haftbedingungen in Deutschland, in den Knästen. Hast du das gesehen heute in der ARD? Nein, habe ich nicht gesehen, aber ich habe das aufgenommen. Ich habe so einen Festplatten-Decoder, dann kann ich das so aufnehmen. Denn nur, weißt du, guck mal, ich war wirklich für meine Sache korrekt da. Und ich habe einen Beamten da, der hat mich nur gemobbt. Nur gemobbt. Aber das sind so Beamte, weißt du, pass auf, da sind viele junge Beamte. Ich habe selber Fachhochschulreife. Ich habe einen gewissen Bildungsstand. So, da sind auch junge Beamte. Die haben ihr Abi, die haben, sag ich mal, schon 2-3 Jahre studiert. Ne? Die haben ein gewisses Niveau. So, und es gab damals in NRW mal so eine Zeit, da haben die Beamte eingestellt, warst du als Beispiel Garten- und Landschaftsbauer, ne? Konntest die 100 zählen und konntest ein Diktat fehlerfrei schreiben. Worauf willst du hinaus? Dann bist du damals Beamter geworden. Und die Beamten sind heute noch da. Und die haben so viel Frust, weil die Ehen sind kaputt, die haben Wechseldienst, die haben wenig Geld. Und das lassen die alles auf die Häftlinge ab. Alles komplett. Und du kannst dich da nicht wehren. Du bist da in einem Mikrokosmos. Also, ich meine, diese Geschichten haben wir ja alle immer und immer wieder gehört. Ich weiß es selbst auch nicht, weil ich im Knast gesessen habe, sondern weil ich schon mal im Knast gearbeitet habe, ehrenamtlich. Ja. Insofern sind mir diese Geschichten auch absolut bekannt. Nun kannst du ja froh sein, dass du nur 15 Monate drin warst und dann wieder in Freiheit kamst, oder jetzt wieder in Freiheit bist. Ja, aber guck mal, Domian, ich habe Diabetes Stufe 2. So, ich habe seit über einem Jahr da das falsche Insulin bekommen. Nachweislich. Nachweislich. Ich bin am 4. entlassen worden aus der Haft und am 5. war ich schon zum Krankenhaus hin. Nachweislich das falsche Insulin bekommen habe. Kann man da nachträglich nicht eine Anzeige erstatten? Ja, ich bin mit meinem Anwalt in Verbindung. Mein Anwalt ist nur bis zum 5. im Urlaub. Achso, okay, dann muss der das noch regeln. Ich will Klage einreichen. Weil ich finde, Domian, das ist Körperverletzung. Ja, das finde ich allerdings auch. Da gibt es gar keine Diskussion. So schwer ist das ja nicht, ein richtiges Medikament einem Gefangenen zukommen zu lassen. Also, guck mal, Domian, guckt man einmal richtig hin und bestellt es. Ende der Debatte. Richtig. Guck mal, ich wiege jetzt noch 48 Kilo. Ich habe über 10 Kilo abgenommen und gehe jetzt wieder am 6. Mai wieder ins Krankenhaus, da in dem genannten Krankenhaus, weil die Jungs, die sind richtig gut, die machen gute Arbeit. Ja. So, und lass mich da erstmal wieder aufpäppeln. Ja. Ich kann kaum noch laufen. Die haben mich da entlassen, als Wrack, als Wrack entlassen. Und das geht nicht nur mir so, das geht also vielen Leuten aus dem Leopoldo. Du warst du auch schwer krank, insofern hat es dich dann auch noch besonders getroffen. Lieber Eckhardt, wir nehmen das mal so als Statement deinerseits einfach mal so hin. Du hast ja, diese Zustände beklagt, das ist dein gutes Recht. Jetzt bist du draußen und jetzt lass uns nach vorne schauen. Wenn du deine Klage einreichst und das alles so war, wie du es geschildert hast, wünsche ich dir natürlich sehr viel Glück, dass du dein Recht bekommst. Und was viel wichtiger ist, ich wünsche dir Gesundheit und dass du wieder richtig auf die Beine kommst. Ja, und Domian, ich habe noch ein Problem. Meine Frau hat sich auch noch getrennt. Bitte? Die hat sich getrennt? Meine Frau hat sich getrennt von mir, ja. Das hören wir das schon wieder, wie oft wir das hier hören. Das ist unfassbar. Hat sie sich getrennt wegen des Klinikaufenthaltes? Wegen des Klinik, nicht wegen des Nein. Knastaufenthaltes? Ja, richtig. Und das erst im Dezember. Wie lange warst du mit der Frau denn zusammen? 7 Jahre. Entschuldigung, 7 Jahre. 7 Jahre. Ja, 3 Jahre verheiratet. Eckhardt, jetzt läuft mir ein bisschen die Zeit weg. Aber ich möchte dich auf keinen Fall alleine lassen, weil darüber muss ja nun auch noch gesprochen werden, über deine Frau und deine Einsamkeit, in der du jetzt steckst. Deshalb biete ich dir natürlich auch sehr herzlich an, dass wir dich gleich nochmal zurückrufen. Danke, Domian. Ich würde mich jetzt hier nur ganz gern von dir verabschieden, aber wir werden uns gleich wieder bei dir melden. Und ich drücke dir wirklich die Daumen, dass du mehr wieder auf die Beine kommst und dass es dir besser geht. Domian, ich hätte ganz gerne eine Autogrammkarte von dir. Dann sagst du gleich die Anschrift meiner Mitarbeiterin, okay? Gut, und eins wollte ich noch sagen, ich sehe dich gerade, ohne Ton, du machst eine ganz tolle, geile Sendung. Ich danke dir sehr, sehr nett von dir, sehr, sehr nett, Eckhardt. Jetzt liegst du auf, wir melden uns gleich. Viel mehr Leute sehen deine Sendung. Ja, ich danke dir sehr, Eckhardt, wir melden uns gleich. Okay, tschüss. Ciao. Ja, ne? Tschüss. Danke. Ju. 1.27 Uhr, guten Morgen, sage ich zu Peggy. Peggy ist 35, guten Morgen, Peggy. Hallo, ich grüße dich, Domian. Hallo, Peggy. Hi. Ich rufe dich an, weil ich hin und her gerissen bin. Ich wünsche meinem Onkel den Tod und er liegt im Sterben und ich hoffe, er verreckt bald. Ja. Und andererseits denke ich mir, wenn ich diese Worte in den Mund nehme, müsste das ziemlich krass sein. Aber dieser Mensch hat so viel Schlechtes getan. Was hat dieser Mensch dir Schlechtes getan? Nee, nicht mir, also mir nicht, mir persönlich gar nicht, aber seinen Kindern. Der hat die sexuell missbraucht, Domian. Die Kinder sind deine Cousinen oder Cousins? Genau, genau. Also meine Cousine, die gleich alt ist wie er, wie ich, die ist praktisch seine Stieftochter nur gewesen, das habe ich alles erst später erfahren. Mhm. Die wollte sich damals das Leben nehmen. Ja, also vor 20 Jahren ist das passiert. Mhm. Und daraufhin kam er dann in Haft und es kam dann alles raus, was er gemacht hat. Und dann kam er in Haft und es wurde auch festgestellt, dass er sich an seinen eigenen leiblichen Kindern auch vergangen hat. Ja. Wie viele Kinder sind das, an denen er sich... Drei. Also insgesamt. Mädchen? Ja, und noch eine Cousine, die ist 2 Jahre jünger als ich und noch eher sein Sohn. Ja. Sohn auch. Genau, an allen dreien. Ja. Und ich weiß auch, was aus denen geworden ist. Ne? Also das ist das Fatale und Schlimme, Domian. Was ist aus denen geworden? Meine Cousine, gleichaltrig, die konnte nie arbeiten, die war immer nur in Psychiatrien, die ist schwer psychisch und auch körperlich krank. Mhm. Ja, jetzt heute hat sie Krebs, also der geht's überhaupt nicht gut und Schmerzen und Schizophrenie und alles. Also wirklich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann und Depressionen und Ängste und Mass. Und sein Sohn, der wurde zum Drogendealer, sitzt jetzt in Haft, in dem gleichen Knast, wo er auch drin war. Mhm. Das ist echt witzig. Und seine Tochter, die hat auch lange Zeit Drogen genommen, der geht jetzt mittlerweile wieder besser. Die hat, die haben nicht so viel abgekriegt wie meine gleichaltrige Cousine. Ne? Denen hat er sich nicht so viel gewagt. Also man kann sagen, dass keiner von den Betroffenen ein normales Leben hat leben können. Genau, genau. Wie nah warst du an dieser Familie früher dran? Naja, schon eng. Ich habe mit meiner Cousine, wir waren beide Teenager, abgehangen, die erste Zigarette geraucht. Wir waren häufig da zu Besuch und es roch immer in der Wohnung nach Urin, weißt du? Das war immer komisch und eklig. Mhm. Und heute kann ich mir das alles erklären, warum das war. Wie kann man das erklären, dass es nach Urin roch? Naja, weil die gestört waren, die Kinder. Ach so, meinst du? Ah ja. Ja. Haben die Kinder oder die Cousine, mit der du vielleicht noch näheren Kontakt hattest? Genau, mit der stehe ich nach ganz langer Zeit. Ja, bin ich seit 2 Jahren mit der im Kontakt. Mhm. Hat die damals, als ihr Jugendliche wart und Kinder, hat die irgendwie mal eine Andeutung gemacht, was da... Nee, das hat er, der hat die so sehr unter Druck gesetzt, wenn du einen Ton sagst, ja. Mhm. Nee. Gab es eine Situation, an die du dich erinnern kannst, wo er es vielleicht auch versucht hätte, bei dir zu machen? Nee. Aber es gab eine Situation, wir kamen später nach Hause, wir waren da 13 Jahre alt, ja. Also was mein Vater mir ging, also bekamen wir mal Prügel, so war das damals. Aber nicht mal mit 13. Und als wir dann nach Hause kamen, ich und meine Cousine, war er auch dort bei meinen Eltern und gab ihr eine Ohrfeige. Die war viel größer als er, ist ja nur so ein kleiner Gnomen, ne? Und hat sie warum hat die noch so eine Ehrfurcht vor dem? Ja. Der Mann ist dann angezeigt worden, ist dann rausgekommen? Genau, die Frau hat sich scheiden lassen, neuen Mann, neue Kinder, also es ging dann so eine richtige Lawine los. Wie lange zu was ist er verurteilt worden? Zu wie viele Jahre? Ja. Also 7 bis 10 Jahre war der bestimmt von der Bildfläche weg. Ja. Ja. Wie ist es überhaupt rausgekommen? Na, weil meine Cousine sich das Leben nehmen wollte. Mit Tabletten, die ist in der Altstadt zusammengeworfen. Aber dadurch kommt das ja nicht automatisch raus. Na, dann hat sie sich offenbart. Ach so, dann hat sie sich offenbart. Warum sie sich das Leben nehmen wollte. Mhm. Mhm. Wie hat man bei euch so in der gesamten Familie auf diese Katastrophe reagiert, als das denn rauskam? Also ich war, glaube ich, diejenige, die am erbosten war. Also meine Eltern, meine Mutter sagt immer, Blut ist dicker. Die hatte auch noch ganz lange Kontakt. Also als er aus dem Knast kam, du musst wissen, ich komme aus der Ex-DDR. Mhm. Und dann sind meine Eltern nach Nordrhein-Westfalen gezogen. Und meine Mutter hat ihn dann, als er aus dem Knast kam, rübergeholt. Also das heißt die beiden waren Geschwister, die Mutter. Genau. Die hat den Typ dann hier rüber. Ja, ne? Unglaublich, oder? Ja, finde ich auch. Unfassbar. Wie hat denn deine Mutter zu den Taten ihres Bruders gestanden? Entweder hat sie so einen beschränkten Horizont, ich weiß es nicht. Hast du nie mit ihr darüber diskutiert? Einfaches Mädchen, ja, die hat das eben verziehen. Die hat nie so sauer reagiert. Also das scheint, als ob es ihm verziehen hat, was er gemacht hat. Jetzt liegt dieser Onkel im Sterben. Gott sei Dank, ja. Hast du denn den in den letzten Jahren auch noch mal gesehen? Lass es 4 Jahre her sein, bestimmt. Von der Ferne, als ich sah, dass er schon über die Terrasse kam, ich habe den gemieden. Ich wollte überhaupt gar nichts mehr sehen von dem. Hat deine Mutter heute auch noch Kontakt zu ihm? Bis vor 2 Jahren hat sie sich noch hinter den Rücken ihres Mannes mit ihm ab und zu getroffen, ne, und ihm ein bisschen Geld zugesteckt, weil der hat sich ja dann schön, also der hat sich nur besoffen. Mhm. Sein Bruder ist an Alkohol zugrunde gegangen, seine Mutter auch, und jetzt, Aber du meinst, jetzt hat sie keinen Kontakt mehr? Nee, sie hatte 2 Jahre dann keinen Kontakt und bis Samstag das Krankenhaus anrief, dass er auf der Intensivstation liegt. Ach so, und das hat deine Mutter dir dann erzählt? Nee, das habe ich von meinem Opa. Ach so. Meine Mutter erzählt mir sowas nicht. Ja, ja, weil die weiß, was du denkst über ihn, ne? Genau. Jetzt stellst du dir die moralische Frage, darf man einem Menschen den Tod wünschen oder die Qual wünschen? Ja, weil er 3 Menschen Schicksal, also es ist ja so ähnlich wie die Frage in Amerika, ne, gibt es die Todesstrafe oder nicht? Mhm. Aber ich meine, ich tue ja nichts Aktives dagegen. Mhm. Ich denke mir einfach, jetzt hat endlich das Schwein das gekriegt, was er für Schaden vielleicht angerichtet hat. Mhm. Ich kann nicht diese Großherzigkeit haben. Also ich finde auch, dass kein Mensch von dir verlangen könnte, dass du da vergebend jetzt ihm, wenn auch nur symbolisch, gegenüberstehen solltest. Ich finde es auch keine Schande, wenn man sagt, es ist mir jetzt egal, wenn der stirbt, nachdem so etwas vorgefallen ist. Aber ich möchte das Wort egal aufgreifen. Es wäre schön, wenn es dir wirklich egal wäre. Ja. So ist es eine Stimmt. Ich hatte gerade überlegt, weil hier der Mann, mit dem ich die Geschichte vorher erzählt habe, fragte mich, bist du in Therapie? Und dann dachte ich mir, war ich irritiert und dachte mir, hä, warum sollte ich in Therapie gehen? Ne? Aber jetzt, wo du es ansprichst, stimmt. Ich bin noch zu sehr aufgewühlt. Du bist aufgewühlt, du bist sehr, obwohl du nicht direkt Opfer warst, bist du sehr verwoben mit der ganzen Geschichte. Und dann jemanden so durch ein aktives Denken den Tod zu wünschen, zeigt ich bin schon, so eng mit meiner Cousine. Ja, ja, klar. Insofern, und ich sehe, wie sie leidet. Ja, das ist emotional völlig verständlich. Völlig verständlich. Und ich finde es auch moralisch nicht verwerflich, in der Situation, mit der Vergangenheit so zu denken. Aber ich glaube, für dich, wir reden jetzt nur mal für dich, der Mann ist, wie auch immer, wahrscheinlich gestraft genug oder was auch immer mit ihm passiert. Dir ging es besser, wenn du davon loslassen könntest. Also wenn eine Gleichgültigkeit einträte. Du sollst ja nicht sagen, das ist ein guter Mensch und ich verzeihe dem alles und jetzt stirbt er bald und das muss man nicht machen. Nein, nein, das muss man nicht. Aber es wäre schöner und besser für dich, wenn du dein Mitgefühl, was du hast. Normalerweise habe ich das auch. Ja, nein, nein, ich meine, das Mitgefühl kehrt sich jetzt in diesem Fall gegen den Mann. Aber wenn du das Mitgefühl mehr kanalisierst zu deiner Cousine hin und zu den Opfern. Der Täter ist egal. Jetzt soll er euch egal sein. Er ist weg, er stirbt und er wird nie wieder diesen Menschen etwas antun. Und wenn das bringt ja auch Nachwirkungen. Ja? Also wenn der stirbt, dann habe einen sehr engen Draht, dadurch, dass meine Familie in Nordrhein-Westfalen lebt, bin ich sehr eng mit meinem Opa, also dem Vater von ihm. Ne? Mhm. Und der musste schon für den Sohn, für seinen ersten Sohn, der an Leberzirrhosis gestorben ist, für die Beerdigung aufkommen, weil da keine Nachkommen waren. Mhm. Und wenn jetzt die Kinder, die haben ja alle auch gar kein Geld, ne? Mhm. Gut, wenn das die ist dann wieder bei ihnen an ihn herantreten, aber das ist dann nicht deine Entscheidung. Dann ist das die Entscheidung deines Opas oder von wem auch immer. Da musst du dich hin raushalten. Was denkt denn überhaupt deine Cousine als wirklich Betroffene, direkt Betroffene über das Sterben ihres Vaters? Sie sagt ja nicht Vater, ne? Vater mehr. Nein, den Zeuge oder wie immer wir. Ja, sie ist ja mit ihm aufgewachsen, bis sie sich selbst das Leben nehmen wollte, ne? Dann kam sie in andere Institutionen. Als ich ihr das schrieb vielmehr, momentan geht es ihr so schlecht, dass sie noch nicht mal mehr ans Telefon gehen kann. Mhm. Da sagt sie, das ist eine ganz wichtige Information von ihr, weil sie, aber auch sie, ne, ihr geht es genauso, wahrscheinlich bin ich da so empathisch mit ihr, dass sie das nicht aussprechen mag, was eigentlich innerlich wirklich, dass sie sich auch den Tod wünscht, ne, endlich, dass der endlich weg ist, weil sie hat natürlich elementare Existenzängste, ja, dass er sie aufsucht, dass er, aus der Sicht eines direkt betroffenen Opfers kann man diesen Todeswunsch natürlich vollkommen nachvollziehen. Aber ich sag dir, das habe ich hier auch schon so oft gehört, auch von Opfern von schwerem sexuellen Missbrauch. Die haben ja alle gesagt, in dem Moment, wo sie in dem Sinne loslassen konnten von dem Täter, dass ihnen ein Gefühl der Gleichgültigkeit gelang, ging es ihnen besser, als wenn sie noch voller Hass waren und voller Todeswünsche. Ich glaube, das ist auch Ziel einer Therapie, wenn diese Menschen in Therapie gehen, dass sie sich so weit entfernen von dem Täter, so hat der Täter ja immer noch Macht über das Opfer. Mhm. Nämlich, dass das Opfer sich immer noch mit ihm beschäftigt, indem das Opfer ihm den Tod wünscht, indem das Opfer hasst und so weiter. Das Ziel muss sein, weg von dem Schwein. Ich sage es jetzt auch bewusst provokant, weg von dem Schwein. Sich gar nicht mehr mit dem auseinandersetzen wollen und müssen. So, und wie kriege ich die Gleichgültigkeit? Das ist ein komplizierter Prozess. Bringt die Zeit, dass wenn wirklich über ihn dann nicht mehr gesprochen wird und alles abgeebbt ist, kommt das dann irgendwann automatisch. Ja, das wird bei dir so kommen, da bin ich ganz sicher. Aber wühlt mich das alles auf, weil das sind jetzt echt auch aktuelle Informationen. Ja, klar. Und die ganze Family munkelt und mauschelt. Das Schlimmste ist wirklich, mein Bruder besucht den im Krankenhaus. Alle wenden sich ab, ne? Und mein Bruder fährt zu dem, und da weiß ich das auch, dass er ganz gelb aussieht und wo er selbst auch behauptet, nur noch diese Woche zu leben. Aber auch bei allem Unverständnis deinem Bruder gegenüber, das ist seine Entscheidung. und versuche sich da vielleicht mit der Empörung auch ein bisschen rauszuhalten, obwohl ich das gut verstehen kann, dass du so empört bist. Ich möchte aber, dass auch noch eine Fachfrau dir vielleicht einen gewissen Hinweis mal geben kann oder dir vielleicht noch einen Tipp geben kann, wie du auch mit der aktuellen Situation gut umgehen könntest. Mhm. Meine Psychologin, die Christina, die ruft dich jetzt nochmal an. Einverstanden? Nee, danke. Nicht? Nee, danke schön. Ah, okay. Mhm. Ich hätte es gerne angeboten. Ja, danke. Ich habe von meiner Seite aus das gesagt, was ich sagen kann, Peggy. Das Ziel muss Gleichgültigkeit sein. Mhm, du hast recht. Ich hoffe, das kommt mit der Zeit. Alles Gute von Herzen. Ebenso. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 oder meldet uns bitte domian@wdr.de, wenn ihr meldet, unbedingt eure Telefonnummer mit reinschreiben. Und hier ist die Elfriede. Die ist 53. Guten Morgen, Elfriede. Hallo, Domian. Hallo, Elfriede. Um was geht's? Oh, laut. Du schreist mir gerade ins Ohr. Oh. Entschuldige, ich kann auch. Nein, ich halte dich ein bisschen weiter weg, kein Problem. Ich habe nur gerade jetzt sehr aufmerksam gelauscht, dein Vorgespräch. Ja. Fand sehr interessant. Deswegen hast du angerufen. Mein Anliegen ist, ihr habt ja schon ein paar Leute in der Sendung gehabt, die sehr unter Schmerzen leiden, also körperlichen Schmerzen. Mhm. Ich bin auch eine Schmerzpatientin, das heißt, ich habe Rheuma, ich habe eine Polyneuropathie, also die Nerven in den Beinen sind unterbrochen, senden ständig Fehlinformationen, also Schmerzinformationen, die eigentlich gar nicht da sind. Ich habe eine Hepatitis C, ich habe also rundum gesagt viele Baustellen. Ja? Du bist multiple erkrankt. Genau, so kann man das eigentlich ganz gut ausdrücken. Und hast ständig Schmerzen und musst ständig Schmerzmittel nehmen. Genau, und vor allem auch jetzt mittlerweile ziemlich starke Schmerzmittel, die teilweise auch unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, also Opiatabkömmlinge und so weiter, die natürlich wieder Nebenwirkungen mit sich ziehen, sprich teilweise Entzugserscheinungen, teilweise, dass die Verdauung nicht funktioniert, dass du Magenschmerzen bekommst, etc., etc. Ja. Also es ist wirklich so ein Teufelskreis. Ja. Insgesamt, wie viele Jahre geht das jetzt schon so? Das geht jetzt schon ungefähr 7 Jahre so. 7 Jahre. Ja, also es ist nichts Neues. Das heißt, das ganze Leben dreht sich um die Erkrankung und um den Schmerz. Genau, so ziemlich. Tag ein, Tag aus. Ja, genau. Und wenn man funktionieren will, muss man natürlich auch diese Medikamente nehmen, sonst geht's gar nicht. Also es ist von, dass ich kaum auftreten kann, weil die Füße, die Fußsohlen stechen, brennen, dass ich nachts mich wälze, weil sobald ich eine verkehrte Bewegung mache, Krämpfe kriege, entschuldige, etc. Und auf diese Medikamente ja auch angewiesen bin. Du kannst aber so dich normal noch bewegen. Rausgehen, das geht. Ja, also in gewissen Grenzen. Ne? Ich kann jetzt nicht, sage ich mal, irgendwie eine halbe Stunde mit dem Rad fahren, geschweige denn irgendwie, wenn es bergauf geht. Ich kann jetzt nicht, sage ich mal, eine Dreiviertelstunde mal einfach einen Spaziergang machen. Das kommt immer auf die Tagessituation drauf an. Ja. Ich habe einen Garten, der mich eigentlich ein bisschen aufbaut, aber da muss ich mir dann auch immer, wenn ich funktionieren will und das machen will, dann wieder diese gepflegte Dosis einverleiben. Hast du denn den Eindruck, dass du die richtigen und genügend Medikamente bekommst? Jein. Ich sag mal, die richtigen bin ich nicht überzeugt. Genügend, klar. Weil die Kassen verschreiben alles Mögliche. Was wären denn die richtigen Medikamente, sofern? Also, das war ja eigentlich auch mein Hauptgrund, warum ich angerufen habe, um diese Diskussion auch wieder anzuregen. Ich habe Erfahrungen mit Cannabis gemacht. Und muss sagen, natürlich, klar, wenn du immer diese Schmerzen hast, das geht auch mit Depressionen einher. Nun klar. Ich sag's mal gleich spontan, ich meine gelesen zu haben, dass Menschen, die sehr schwer krank sind, also Schmerzpatienten sind, dass die auf Rezept sogar Cannabis bekommen. Ist das so? Ja, da hast du recht. Allerdings ist es bisher noch so, und da gab es ja auch dieses Jenke-Experiment, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, von diesem RTL-Redakteur. Ja, ich weiß, ja. Genau. Es ist aber so, dass halt MS-Patienten, Krebspatienten, also es ist wirklich nur noch oder immer noch eine ganz spezielle Klientele vorbehalten. Ach so, das heißt, du erfüllst nicht die Bedingungen für das Cannabis-Rezept? Nicht wirklich. Dann ist es zudem auch unheimlich schwierig. Du musst also ich bin ja ein bisschen ländlicher, du musst deine Hausärzte, Ärzte, Fachärzte aktivieren. Mhm. Mit denen haben wir das Gespräch, dann steht ihr dazu, stellt ihr mir den Rücken. Dann musst du weiter gucken. Eine Apotheke, die das macht. Mhm. Also ich weiß es von einer Bekannten. In welchem Bundesland lebst du denn eigentlich? Bitte? In welchem Bundesland lebst du? Leider Gottes in Südbayern. Ach so, in Bayern. In Bayern, ja. Cannabis in der Apotheke in Bayern zu kriegen, ist sicherlich schon ein bisschen schwieriger. Genau. Kann ich mir gut vorstellen. Aber du hast gerade gesagt, da habe ich so richtig verstanden, dass du auch schon damit experimentiert hast. Ja, aber wo hast du es dir denn besorgt? Na, natürlich auf dem Schwarzmarkt. Ja. Und darum geht es ja immer wieder um die Kriminalisierung. Das heißt, natürlich. Ich verschaffe mir eine Linderung, also ich kann zum Beispiel das... Lass mich eben kurz fragen. Also wenn du Cannabis konsumiert hast, du hast es geraucht dann. Ja. Ja. Ist es denn eine bessere Linderung, als wenn du die starken Schmerzmittel nimmst? Ja. Das heißt, die Wirkung ist für dich wesentlich positiver als ein klassisches Medikament? Wesentlich positiver. Ich kann zum Beispiel jetzt sagen, durch diese ganzen Medikamente, die ja auch den Stoffwechsel, alle Opiate verlangsamen den Stoffwechsel. Hast du Verdauungsstörungen, hast du wenig Appetit. Ich habe teilweise 2 Wochen, da habe ich 10 Kilo abgenommen, weil ich keinen Hunger, keinen Appetit hatte. Ich rauche, sage ich mal, ein Joint und ich esse wie eh und je und mir schmeckt das Essen. Nur hält natürlich die Wirkung eines Joints nicht sehr lange an. Genau. Das heißt, müsstest, wenn es effektiv wäre, müsstest du ständig irgendwie so ein bisschen neben der Kappe sein. Nein, es setzt wirklich am Schmerz an. Also ich muss jetzt sagen, es geht ja nicht nur ums Essen, es geht tatsächlich darum, die Schmerzlinderung. Na klar, aber es hat ja auch die Nebenwirkung, sage ich mal, die meisten nehmen das als Hauptwirkung, dass man so ein bisschen gut draufkommt, so ein bisschen gaga wird und so. Das empfindest du aber auch? Nein. Nein? Nicht wirklich. Es setzt, wie zum Beispiel bei Tourette-Syndromen, sage ich mal, setzt diese Wirkung nicht so ein, sondern es setzt wirklich an, weiß nicht, wie das chemisch, gehirnmäßig gesteuert ist, da an. Und es ist jetzt auch nicht, dass ich... Aber das ist ja ganz interessant. Das heißt, du konsumierst in deiner schweren Erkrankung Cannabis, hast als Wirkung, dass die Schmerzen sehr reduziert werden, hast als Wirkung, dass du Appetit bekommst, du hast sonst keinen Appetit. Und keine Depression und bist aber nicht in so einem High-Zustand. Nein, nicht wirklich. Ja. Ich muss dazu sagen, natürlich früher habe ich es konsumiert, darüber bin ich hinaus. Ich bin jetzt eine erwachsene Frau. Ihr wisst ja mein Alter, sag ich mal. Aber ich merke auch, ich führe ja ein Schmerztagebuch, wo ich also stündlich oder immer die Medikamentengabe eintrage. Je nachdem, wie stark die Schmerzen sind, mehr, weniger. Und ich habe wirklich die Erfahrung auch gemacht, wenn ich jetzt mal Cannabis rauche, dass diese Spannen wesentlich sich länger ziehen. Ich verstehe. Also es ist für dich eine wirksame Substanz, die dir Linderung verschafft. Genau. Genau. Wie oft konsumierst du es denn zurzeit? Nicht regelmäßig, leider Gottes, weil immer noch diese Kriminalisierung im Vordergrund steht. Was heißt nicht regelmäßig? Einmal in der Woche, einmal am Tag oder was? Nee, also vielleicht mal... alle 14 Tage, einmal, zweimal und dann... Verstehe. Ja. So, jetzt lebst du in Bayern auf dem Land. Wie kommt man denn da an einen Drogendealer? Domian, das ist doch einfach. Ja, man hat irgendwo seine Quellen und man kennt auch Leute in dem Alter, die das irgendwie als Absacker am Abend mal rauchen. Und aber letztendlich, du hast immer im Kopf, du bist kriminalisiert. Ja, klar. Und dann... Also interessant, dass du dazu anrufst. In dieser Facette haben wir, glaube ich, hier noch nie drüber gesprochen. Ja, und das betrifft in der Tat wahrscheinlich viele Schmerzpatienten, denen man auf diese Art und Weise vielleicht helfen könnte. Und wenn die Gesetze etwas großzügiger formuliert würden, würden diese Menschen entkriminalisiert. Und die könnten sich das Zeug ganz normal in der Apotheke kaufen und müssen nicht irgendwie über 1000 Ecken sich das besorgen. Mit Sicherheit. Ich kann dir so ganz kurz noch so ein Beispiel nennen. Also auch weiß ich von einer Frau hier so in der Gegend, die hatte schon zig Bauchoperationen etc., war Schmerzpatientin, hat dann endlich bei der Bundesopiumstelle das durchbekommen. Mhm. Dann scheiterte es ewig, hier eine Apotheke zu finden, damit die ihr das Medikament quasi bestellen. Mhm. Und dann wurde sie auch noch, wie soll ich sagen, Bayern ist natürlich so, dumm angeschaut und so wie eine Drogensüchtige behandelt. Absurd. Und jeder Typ, der sich eine Flasche Wodka kauft im Supermarkt, ist völlig normal. Genau, das regt mich so auf. Ja, verstehe ich. Liebe Elfriede, wir können da natürlich nicht viel machen, wir als kleine Minisendung in der Nacht, aber jede Thematisierung in der Öffentlichkeit ist wichtig. Und du hast es jetzt thematisiert, dafür danke ich dir sehr herzlich. Du hast es im Namen wahrscheinlich von vielen Betroffenen gemacht. Insofern ist das sehr gut. Das war wirklich mein Anliegen, genau. Weil ich denke, da wieder so einen Weg geschafft und ich denke, dass sich vielleicht Leute doch trauen, mal da was zu unternehmen. Sehr gut. Ich danke dir sehr herzlich für das Thema und deinen Anruf und wünsche dir natürlich von Herzen alles Gute und dass du auch weniger Schmerzen hast und dass du gut an deinen Cannabis kommst. Von Herzen alles Gute. Das wünsche ich mir auch. Tschüss, Elfriede. Einen schönen Abend. Dankeschön, dir auch. Tschüss, ciao. Und hier ist Ansgar, 50. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Dovian. Ansgar, ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir beide? Ja, ich habe ein ganz großes Problem. Ich bin 50 Jahre alt und habe ein Problem, Frauen kennenzulernen. Ich weiß, es wird ja oft so thematisiert. Und und ich habe irgendwie Probleme damit, Frauen kennenzulernen. Ich flirte auch gerne so, aber es bleibt immer nur beim Flirten und mehr wird nie daraus. 50 Jahre bist du alt? Ja. Wie viele Frauen hattest du denn schon? Bitte? Ich sag, wie viele Frauen hattest du denn schon? Also eine richtige Liebesbeziehung, ehrlich gesagt, hatte ich so noch nicht. Mhm. Ich hatte wohl mal eine Beziehung oder eine offene Beziehung, wo dann alles so erlaubt war, also dass man zwischendurch auch jemand anders kennenlernt. Das hatte ich schon, ne? Mhm. Aber ich muss mal ganz kurz eben von früher anfangen. Also Liebe habe ich zu Hause nicht so erfahren, wie man das so kennt, weil meine Eltern damals immer meinten, wenn man Geld hat oder wenn man Gegenstände hat, dann genügt das und so. Und also die haben mich immer so ein bisschen auch davon abgehalten, Frauen kennenzulernen. Mhm. Und dann war ich so schüchtern später und bin dann in Schweißausbrüchen, wenn ich dann irgendwie eine Frau getroffen habe und da kriegte ich kein Wort raus. Ja. Und dann haben die gedacht, was ist der langweilig, wie auch immer, obwohl ich kann gut reden, aber in dem Moment nicht so. Ne? Ja. Aber du hast sexuelle Erfahrungen gesammelt. Ja, ich bin, um es mal so zu sagen, auch zwischendurch mal, wo man auch in so einen Club reingeht, schon, das mache ich auch schon mal, aber ich habe auch mal eine Frau gehabt, wo ich dann auch mal Erfahrungen wo gesammelt habe, das ist für mich nicht das Problem. Das Thema ist die Liebe. Ja, genau. Die Liebe und die feste Beziehung. Ja, und da habe ich die Kontakte zu meiner Familie so gut, deswegen auch abgebrochen, weil die alle eine Partnerin haben und ich das nicht ertragen kann. Mhm. Du hast Geschwister. Ja. Ja, und die sind alle in festen Händen. Ja, mein Bruder, der war zwischendurch mal Single, aber der hat dann relativ schnell auch eine neue Freundin kennengelernt. Ja. Mein Neffe hat sogar ein Haus gebaut und ist auch verheiratet inzwischen. Und das. Und du hast das abgebrochen, weil du das nicht mit ansehen kannst? Ja, genau. Also bist du neidisch drauf? Ja, zum Beispiel war es mal, wo ich krank war und dann lief der Fernseher. Damals haben sich meine Eltern ein bisschen noch um mich gekümmert, weil ich sehr krank war, also so Erkältung, Grippe und so. Mhm. Und dann hieß es im Fernsehen, das ist reiner Zufall, dass man auch, wenn man Grippe hat, eine Frau küssen kann. Und das war für mich so schwer, dann bei den alten Eltern zu sitzen und ich sitze da und kann nicht. Mhm. Und wenn ich im Fernsehen sowas sehe und finde eine Fernbedienung nicht, wohl umschalten kann oder ausschalten kann, dann auch mit Einkaufen zum Beispiel. Ich muss immer ganz genau überlegen, wann kann ich einkaufen. Wenn ich samstags abends einkaufen gehe, wo ich dann allein zu Hause bin und wo andere dann zu zweit sind und so. Das ist so dermaßen schlimm. Weißt du, bei allem Verständnis für deine Einsamkeit oder für deine Sehnsucht, dass du gerne eine Partnerin haben möchtest, rate ich dir ganz dringend, dass du dich da zurücknehmen musst, was diese Neidgeschichte anbelangt. Das ist ja ganz schlimm, das zerfrisst dich ja. Ja. Wenn ich auch schon höre, dass du den Kontakt zu deinem Bruder abgebrochen hast, weil du nicht mit ansehen kannst, dass der eine Frau hat. Das ist schlimm, da muss man gegen sich angehen. Da bewirkst du gar nichts mit, da wirst du nur noch verkrampfter und immer unzufriedener und frustrierter. Du musst deine Aktivität und deine Kräfte dahingehend kanalisieren, dass du suchst. Aber das wirst du wahrscheinlich schon all die ganzen Jahrzehnte gemacht haben. Was unternimmst du denn, um Frauen kennenzulernen, um Liebe zu finden? Also in erster Linie nutze ich das Internet auch. Dann versuche ich aber auch, irgendwelche Partys zu gehen. Also wenn ich mich mal ich sage jetzt nicht antrinke, weil ich trinke keinen Alkohol, aber wenn ich jetzt so sage, du musst heute irgendwas machen oder so, und dann manchmal sage ich dann, nee, ich verschieb das wieder, oder ich gehe dann los und dann denke ich mir, mein Gott, ich gehe in eine Disco frustriert rein, sehe irgendwelche Paare und gehe auch frustriert wieder nach Hause, und das sind diese Situationen. Das heißt aber, du hast dein ganzes Leben lang, was ja nun schon doch eine ganze Weile schon andauert, es immer und immer wieder schon auch versucht. Ja. Du bist nicht zurückgezogen in der Wohnung geblieben und da hast die Wunden geleckt. Nicht immer. Manchmal sage ich mir, jetzt muss ich auch mal hier was tun und so, dann kommt das schon mal vor. Aber ich sage mir dann, wenn ich wenigstens jedes zweite Wochenende irgendwas unternehme, was Interessantes, und vor allen Dingen, ich weiß ja, ich kenne deine Sendung ja auch schon länger, und du hast einmal gesagt, das kennt man eigentlich auch immer, dass zu Hause keiner anklingelt. Ne? Das stimmt, ja. Aber weißt du, wenn du schon so viel unternommen hast, ist das ja schon mal eine gute Sache. Ja. Man kann das Glück natürlich nicht zwingen. Ja, vielleicht muss man dann auch irgendwie das so akzeptieren, wie es ist. Das heißt ja nicht, dass man die Hoffnung nicht aufgeben, dass man die Hoffnung aufgeben sollte, noch was zu finden. Aber es gehört, ich glaube, zu einem guten Leben gehört auch immer die Akzeptanz dessen, was ist, dazu. Und wenn du nur verbissen bist, wirst du ganz unglücklich und wirst ganz verzweifelt. Das wollte ich dich gerade noch fragen. Wie bist du denn so mit deinem Äußeren zufrieden? Ja, genau. Das ist der Punkt, wo ich auch gerade drüber nachgedacht habe. Ich pflege mich jetzt noch mehr wie früher. Ich versuche immer, sauber zu sein. Und so gepflegt auch dann rauszugehen. Und mein Äußeres... Ich sag mal so, manchmal gucke ich mich gerne im Spiegel an. Manchmal sage ich mir, man könnte auch zum Beispiel hier und da unter den Augen so Ränder plastisch, also wegmachen lassen, dass man solche Kleinigkeiten halt. Ne? Da habe ich auch schon drüber nachgedacht und habe ich auch vor. Also so ein bisschen schönheitschirurgisch nachzuhelfen. Aber so im Großen und Ganzen bist du mit dir zufrieden? Also ich bin jetzt schlank und auch nicht so. Ja, das... Normaler Typ für dein Alter. Also normaler Typ. Ist nicht irgendwie hübsch oder so oder auch nicht hässlich. Also so ein Durchschnittstyp. Aber mein Problem, da habe ich dich auch richtig verstanden, ist, natürlich kann man nicht verbissen rangehen. Das weiß ich auch wohl, aber es ist auch so, wie gehe ich zum Beispiel damit um? Lächelt eine Frau mich an? Ist das jetzt eine Frau, die das immer tut, oder findet sie mich nett oder so? Das habe ich heute auch noch wieder erlebt, wo eine junge Frau mich interessiert hat, und habe ich später noch mir den Mut gefasst, habe den schönen Abend gewünscht. So versuche ich dann immer auch mehr, das zu überbrücken, dass ich auch was sagen kann und nicht verstockt bin. Ne? Ja, also ich meine, das weißt du ja auch, dass ich das immer sage, dass man, wenn man es irgendwie kann, dass man offensiv sein sollte. Das heißt, dass man schon auf Menschen zugehen sollte. Und wenn man auch einen Korb bekommt, ist egal, dann kriegt man halt einen Korb. Versucht man es beim nächsten Mal immer wieder. Also durch freundliches Zugehen auf Menschen, auf Frauen, ist das natürlich, ist schon mal die halbe Miete. Ich möchte dich wirklich nur ermutigen, Ansgar, auf der einen Seite es weiter zu versuchen, rauszugehen, Kontakte zu knüpfen, auch übers Internet zu versuchen, aber auf der anderen Seite unbedingt diesen neidischen Blick und die Missgunst loszuwerden, die du anderen gegenüber hast, die in einer Beziehung sind, weil dich das noch unglücklicher macht und dich noch weiter runterzieht. Und das trainiere ich auch ein bisschen von Tag zu Tag. Unbedingt wichtig. Und wenn du eine kleine Schönheits-OP machen willst, an deinen Augen oder so, wenn du dich besser fühlst, dann mach es halt. Wenn du das Geld hast, das ist nichts gegen einzuwenden. Jetzt muss ich aber Schluss machen. Und du rufst mich bitte nochmal an, wenn du eine Frau gefunden hast. Würde mich sehr interessieren. Mache ich ein ganzes Autogramm, kann ich das noch kriegen? Ja, dann rufen wir dich nochmal an wegen der Anschrift. Vielen Dank. Ansgar, tschüss, bis gleich. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Unsere erste Sendung nach der Osterpause in der Technik. Tim Dohntke, morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch mit der freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss.